Götterdämmerung von Dirk Jostschok. Die Regie hat Holger Rink. Hallo? Horst? Wer spricht denn bitte? Sie haben auf meine Anzeige geschrieben. Sehnsucht. Kennwort. Ah. Zärtlich. Attraktiv. Sensibel. Sie haben es behalten. Studienrätin, nicht wahr? Ja. Darf ich fragen, wie Sie heißen? Ingrid. Blond? Brünett. Verzeihen Sie meine Neugier, Ingrid. Aber Sie haben immerhin ein Foto von mir und den Brief. Ja. Ihre erste Kontaktanzeige? Ja. Meine auch. Ein komisches Gefühl, nicht wahr? Mhm. Ich meine, das ist schon verrückt. Da brütet man monatelang über den Anzeigen, sucht sehnsüchtig nach der einen, hofft, und plötzlich. Sind Sie noch da? Ja. Welche Farbe haben Ihre Augen? Grün. Ah, Katzenaugen. Sie haben eine nette Stimme, Ingrid. Sie auch. Aber Sie telefonieren nicht besonders gern. Es tut mir leid, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist so fremd. Was halten Sie davon, wenn wir uns einfach treffen? Von Angesicht zu Angesicht spricht es sich leichter. Ja. Hören Sie, Ingrid, ich fahre dieses Wochenende hoch ans Meer, in ein Hotel. Ein bisschen ausspannen vom Alltag. Vielleicht haben Sie Lust mitzukommen. Ich meine, ganz unverbindlich. Wir könnten uns ein paar schöne Tage machen, uns beschnuppern. Vielleicht sind wir uns sympathisch. Wenn nicht, c'est la vie. Einzelzimmer. Halten Sie mich für einen Casanova? War der auch Immobilienmakler? Ja, vielleicht eher in Herzensangelegenheiten. Wer weiß. Und Sie, Frau Studienrätin? Welche Fächer unterrichten Sie? Biologie. Ah, interessant. Dann ist Ihnen sozusagen nichts Menschliches fremd. Nein. Das heißt, Sie sind einverstanden? Ja. Gut. Haben Sie was zu schreiben? Ja. Hotel Westerland auf Sylt. Haben Sie es? Ja. Schön. Ja, dann sehen wir uns am Freitag. Sagen wir zum Dinner? 20 Uhr? Im Restaurant? Sie sind natürlich eingeladen. Nein, nein, das geht nicht. Ich bezahle selbst. Also darüber können wir ja streiten, wenn Sie da sind. Streiten Sie sich gern? Wenn ich gewinne? Welches Sternzeichen haben Sie? Krebs. Ein Schritt vor, zwei zurück. Ja, aber Sie kommen, ja? Wenn nicht, sagen Sie es mir lieber gleich. Ich werde kommen. Also dann, Ingrid, ich freue mich. Ich freue mich auch. Au revoir. Guten Tag. Guten Tag. Herzlich willkommen. Womit kann ich dienen? Man hat ein Zimmer für mich bestellt. Auf welchen Namen bitte? Matlock. Ingrid. Ja, tut mir leid, ich kann nichts finden. Ach. Vielleicht unter Sehnsucht. Ah. Zimmer 26, erster Stock. Muss ich mich nicht eintragen? Es ist alles arrangiert. Ach so. Und die Blumen sind für Sie. Oh. Boy? Nein. Danke, ich komme schon allein zurecht. Der Koffer ist nicht schwer. Es geht schon. Vielen Dank. Ja? Die Sehnsucht ist gerade eingetroffen. Ah, danke. Und die Blumen? Baccarat. Wie immer. Schreiben Sie es auf die Rechnung. Plus Späßen. Halsabschneider. Mich 10 Jahre jünger. Dann wäre ich jetzt 34. So alt wie du. Ich weiß, ich bin nämlich wie ein verliebter Teenager. Und? mach dir keine Sorgen, ja? Oh, gebranntes Kind. Ja, du weißt schon. Aber ein bisschen Wärme. Es tut so gut. Ich fühle mich so geborgen. Weißt du, das ist als würden wir uns schon ewig kennen. So vertraut. Wann bist du das letzte Mal verliebt gewesen? Hey, stopp, nicht abschalten. Sorry, Schwesterchen, ich weiß, du willst das jetzt nicht hören, aber das Leben besteht nicht nur aus Starkstrom oder Laserstrahlen. Ach, was weiß ich, woran du gerade wieder arbeitest. Jedenfalls kannst du mir nicht erzählen, dass du nicht manchmal einsam im Labor sitzt und an was anderes denkst, als an deine physikalischen Experimente. Bisschen Biologie zwischendurch hat noch niemand geschadet. Vielleicht solltest du mal in diese Richtung forschen. Sei nicht immer so verdammt pragmatisch. Hörst du? Gönn dir was. Das Leben ist so kurz. Hör endlich auf, dich einzugraben, Ingrid. Amüsier dich. Es gibt noch andere Männer als Albert Einstein. Lebendige. Ja? Ingrid. Guten Abend. Guten Abend. Bin ich zu spät? Wie? Nein, nein. Sie sind enttäuscht. Nein. Ingrid. Wirklich nicht, im Gegenteil. Aber? Déjà-vu. Ich spreche kein Französisch. Darf ich mich trotzdem setzen? Aber ja, natürlich, verzeihen Sie. Bitte. Danke. Ich bin... Entschuldigen Sie. Ich dachte... Also... Sind wir uns nicht schon einmal begegnet? Bestimmt nicht. Mein Bekanntenkreis ist nicht gerade üppig. Außerdem, Sie hätte ich bestimmt bemerkt. Charmant. Ist das Champagner? Ja, ich habe mir erlaubt, eine Flasche kalt stellen zu lassen. Die geht auf meine Rechnung, wenn Sie nichts dagegen haben. Also, schönen jungen Damen soll man niemals etwas abschlagen. Gut. Dann übernehmen Sie die nächsten beiden. Davon stand aber nichts in Ihrer Annonce. Reingefallen. Darf ich fragen, wie viele Zuschriften Sie erhalten haben? 32. Ach, ich fühle mich geschmeichelt. Woher wollen Sie wissen, dass Sie der Einzige sind, den ich angerufen habe? Sie sind nicht der Typ Frau. So. Aha. Und welcher Typ Frau bin ich? Oh, alles oder nichts. Und Sie haben mir trotzdem geantwortet. Intuition. Ich dachte, die wäre weiblich. Glauben Sie nur, Frauen sind sensibel? Ich kenne mich nicht aus mit Männern. Als Biologin? Wir haben auch ein Herz, glauben Sie mir. genauso verletzlich und verlangend. Also, dann auf Ihre Intuition. Auf uns. Erster Stock, Spitzen, Niederwaren und Dessous. Das Kleid steht Ihnen übrigens ganz ausgezeichnet, gnädige Frau. In unserem Haus gekauft? Von meiner Schwester. Vorsicht, Klippe! Oh, was soll ich tun? Ich rette Sie. Nehmen Sie meine Hand. Ja? Ganz langsam. Vorsicht. Ja? Und jetzt springen. Ich glaube, mein Zimmer liegt in diese Richtung. Und ihr's? Nummer 17. Die gleiche Quersumme. Was? Unsere Zimmer. 26, 17. Ich werde von Ihnen träumen, Ingrid. Von unserer gemeinsamen Quersumme. Sie sind mir nicht böse, oder? Ich kann das nicht so schnell. Psst. Es war ein wunderschöner Abend. Bonne nuit. Horst. Danke für die Rosen. Das ist? Na? Kommst du nie drauf? Oh. Wagner. Götterdämmerung. Er ist Opernfan. Nobody is perfect. Versuch dich zu erreichen. Verbringst du jetzt schon deine Nächte im Institut, na bravo? Du sollst doch auf mich aufpassen. Heute Morgen waren wir am Strand. Und in den Dünen. Ich glaube, ich habe mir einen Sonnenbrand geholt. Bist du schon mal nackt geschwommen? Das ist fantastisch. Das prickelt auf der Haut. Und es schmeckt salzig. Wir haben Sekt getrunken. Zum Frühstück. Korrigiere. Champagner. Ach, Ingrid, ich wünschte, du wärst hier. Ich kann das alles noch nicht fassen. Fühl mich wie ein Märchen. Blindes Huhn findet doch noch seinen Korn, was? Stell dir vor, ich hätte diese Anzeige nicht aufgegeben. Oder er hätte sie nicht gelesen. Wir wären einander nie begegnet. Vielleicht ist es meine letzte Chance. Sei nicht böse, Ingrid, bitte. Ich schaffe das nicht, allein zu leben. Ich bin nicht so wie du. Du hast deine Arbeit. Du kannst dich doch nicht ewig um mich kümmern. Habe ich schon erzählt? Wir fahren nach Frankreich. Nach Bordeaux. Zur Weinprobe. Richard hat ein Weingeschäft, weißt du? Er fährt zum Einkaufen runter. Ich bin ein Glückspilz, was? Hey, warum gibst du nicht auch eine Anzeige auf? Astrophysikerin sucht Astronauten. Kannst du mir nicht schnell noch was Französisch beibringen? Faire l'amour. Richtig? Übrigens. Badet er immer. Danach. Ich sehe vor des Schiffes Rande, tief in die Flut hinein, die Birke und grüne Lande und Trümmer im halben Schein und zackige Türme im Grunde, wie ich's im Traum mir gedacht, das dämmert alles da unten, als wie eine prächtige Nacht. Ist das von Ihnen? Eichendorf. Es ist schön. Ja? Wissen Sie, Ingrid, jedes Mal, wenn ich hier stehe und hinaus aufs Meer blicke, komme ich mir vor wie ein kleiner Junge. So unendlich einsam und verloren. Und andererseits so voller Hoffnung. Am liebsten würde ich ins Meer laufen und drauf losschwimmen. Über den Ozean, neuen Welten entgegen. Warum tun Sie es nicht? Ja. Haben Sie keine Träume? Ich bin keine besonders gute Schwimmerin. Ja, Sie machen sich lustig über mich. Haben Sie noch etwas Brot? Salami oder Käse? Für die Möwen. Ach, sie säen nicht, sie ernten nicht. Eifersüchtig? Sie werden sie nicht wieder los, Sie werden sehen. Hm. Quod erat demonstrandum. Bravo. Was beweist das schon? Höchstens, dass ihr Hunger nicht groß genug ist. Nicht größer als ihre Vorsicht. Sie sind vorsichtig, nicht wahr? Gehen wir? Sie sind ein sonderbarer Mensch. War das ein Kompliment? Mögen Sie denn welche? Kommt drauf an. Ich habe Sie sehr gern, Ingrid. Ich weiß, wir sind uns gestern erst begegnet, aber ich habe das Gefühl, als würden wir uns ewig kennen. So vertraut. Es tut so gut, jemanden zu haben in seiner Nähe. Ich habe diese Einsamkeit so satt, die Nächte ohne... Das Leben geht dahin, geschäftig, ruhelos. Und eines Tages... Rien ne va plus. Ingrid, haben Sie jemals daran gedacht, zu heiraten? Was, Ingrid, das, ich wollte nicht, es tut mir leid. Ich... Sie zittern ja. Ist Ihnen kalt? Bringen Sie mich zurück, Horst. Bitte. Selbstverständlich. Ich habe ihm von dir erzählt, was du alles für mich getan hast, nach der Scheidung. Er weiß, dass ich in Behandlung bin. Er hat so viel Verständnis. Ingrid, verlassen werden ist ein kleiner Tod. Hast du meinen Brief bekommen, Ingrid? Mit dem Foto. Da sind wir auf dem Schiff nach Helgoland. Gefällt er dir? Rufst du Dr. Schneider an? Für mich? Bitte. Es ist alles in Ordnung, ja? Und er soll dir keine Vorwürfe machen. Sag ihm das, hörst du? Die Anzeige war ganz allein meine Idee. Ich kann doch nicht mein Leben lang Tabletten schlucken. Keine Lösung. Ingrid. Ich will leben. Richard hilft mir zu vergessen. Ist so anders als sonst, Georg. So... Er liebt mich. Er hat gesagt, ich brauche keinen Arzt. Wer ist da? Horst. Ach, ich hoffe, ich habe Sie nicht aufgeweckt. Nein. Geht's Ihnen besser? Ja, danke. Das freut mich. Ich wollte mich entschuldigen. Wofür denn? Ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten, Ingrid. Ich habe... Es ist nicht Ihre Schuld, Horst. Ich weiß nicht, was über mich gekommen ist. Vielleicht auch ein bisschen viel auf einmal. Champagner vor allem. Wenn ich es irgendwie wieder gut machen könnte... Es gibt nichts wieder gut zu machen. Aber bitte, Also schön. Wenn Sie drauf bestehen, gehen wir zusammen tanzen. Heute Abend, wenn Sie mögen. Ja, und ob ich mag. Ingrid, Sie machen mich sehr glücklich. Warten Sie ab, bis Sie mit mir getanzt haben. Haben Sie ein Lieblingslied? Ich werde es bestellen. Suchen Sie eins aus. Gut. Um 8 Uhr an der Bar? Gesund und nüchtern. Wie spät ist es? 12 nach. Vielleicht ist sie schon abgereist. Die kommt. Die kommen alle. Früher oder später. Sie sind sich ihrer Sache verdammt sicher, was? Die sind doch alle gleich. Ein bisschen ziehen, Unschuld spielen. Taktik, verstehen Sie? Am Ende kommen sie doch alle ins Bett gekrochen. Und wenn sie doch was gemerkt hat? Wenn Sie ihr nichts erzählt haben? Was hätte ich davon? Eben. Nochmal dasselbe. Danke. Die wollen gar nichts merken, wissen Sie. Die wollen Liebe. Naja, da helfe ich so gut ich kann. Das lohnt sich. Wieso? Wollen Sie umsatteln? Nein. Danke. Zum Wohl. Auf alles, was uns Freude macht. Ah, Ingrid. Ich hoffe, ich habe Sie nicht zu lange warten lassen. Es hat sich gelohnt. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Gefällt es Ihnen? Ja, das ist aufregend schön. Danke. Ingrid, ja? Ja, ich weiß nicht recht, wie ich es sagen soll. Was Schlimmes? Man holt sich ungern zweimal einen Korb. Wer wagt, gewinnt. Also, das ist für Sie. Ein Geschenk? Für mich? Was ist es? Ja, machen Sie es auf. Horst. Meine Mutter hat ihn getragen. Das kann ich unmöglich annehmen, Horst. So einen wertvollen Ring. Darf ich bitten? Ja. Erster Stock, alles für den Gentleman. Oh, Vorsicht, Abgrund. Oh, na wenn schon, ich kann fliegen. Na, was sagst du? Komischer Vogel. Das war noch gar nichts. Ich kann noch viel weiter fliegen. Wohin soll ich fliegen, Ingrid? Sag's mir. Für dich fliege ich um die ganze Welt. So weit brauchst du gar nicht. Hoppla. Komm. Liebling? Liebling? Ingrid? Schatz? Habe ich dich geweckt? Ja, was? Was machst du? Ich dachte, du würdest vielleicht gerne baden. Baden? Magst du nicht? Ja, schon. Was ist das für eine Musik? Das ist doch... Ich habe dir den Rekorder rübergestellt. Ist das nicht Wagner? Götterdämmerung. Das ist meine Lieblingsoper. Woher weißt du? Du hast es mir erzählt. Wann? An unserem ersten Abend. Aber die Kassette... Wasser wird kalt. Kommst du mit? Danach. Wie, du bist schon angezogen? Kommst du nicht rein? Ich komme, um Ihnen Ihren Ring zurückzugeben. Ingrid? Und den? Was soll das? Wie viele Mütter haben Sie? So viele, wie Sie Namen haben? Ingrid! Ingrid! Kein Anschluss unter dieser Nummer. Kannst du mir bitte erklären, was der Unsinn soll? Kein Anschluss unter dieser Nummer. Was soll das? Mach das weg. Können Sie sich nicht erinnern? Heidrun, 44. Kennwort Vertrauen. Ich will das nicht hören. Liegen bleiben. Nein, nicht. Bitte, den Revolver weg. Ich will, dass Sie sich das anhören. Okay, ganz ruhig. Wir wollten doch... Ich mache alles, was Sie sagen. Versprochen. verstehe nicht. Von wem ist da die Rede, dieser Richard? Ich kenne niemanden, der so heißt. Halten Sie den Mund. Sie glauben doch nicht etwa... Nein, ich schwöre Ihnen, ich habe nichts damit zu tun. Wenn Sie mir nicht glauben, sehen Sie in meinem Ausweis nach, in meinem Zimmer. Meiner Schwester haben Sie was vorgemacht, mir nicht. Ihrer Schwester? Immobilienmakler. Was sind Sie wirklich? Schauspieler? Befriedigt Sie das, andere unglücklich zu machen? Macht Sie das an, ja? Wie hoch ist denn Ihre Trefferquote? Sie kriegen jede rum, was? Warum? Erklären Sie es mir. Der ganze Aufwand, Hotel am Meer, Champagner, nur meine Frau ins Bett zu kriegen? Oder haben Sie es auf Ihre Scheckkarte abgesehen? Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Meine Schwester, sie war krank. Sie haben es gewusst. Ich kenne Ihre Schwester nicht. Nein, natürlich nicht. Sie haben einen Zwillingsbruder. Mit der gleichen Vorliebe für Kontaktanzeigen. Der gleichen Handschrift. Mit demselben Foto. Apropos. Können Sie sich erinnern? Überfahrt nach Helgoland. Da, links neben Ihnen. Das ist meine Schwester. Pech. Ein Rendezvous zu viel. Sie haben inseriert. Nicht ich. Ich habe Sie zu nichts gezwungen. Ja. Das Opfer wählt sich seinen Herzensbrecher selbst. Das macht die Trophäe noch kostbarer, nicht wahr? Wie viele abgeschnittene Locken haben Sie denn schon in Ihrer Sammlung? Oder stehen Sie mehr auf Unterwäsche? Ingrid, Schwesterchen, bist du... Bist du noch dran? Kein Anschluss. Und so diese Nummer. Schluss jetzt mit dieser Heulerei. Schluss. Ich werde eine Reise machen, hörst du? Alleine. Ganz alleine. Ganz alleine. Nur nicht aus Liebe weinen. Es gibt auf Erden nicht nur den einen. Schwesterchen? Und du holst einen Nobelpreis, ja? Ja, für mich, nur für mich. Versprochen, ja? Mach's gut. Du kannst nicht auf mich warten. Habe ich nicht gewusst. Mein Gott. Was machen Sie? Was haben Sie vor? Sie mögen es doch tragisch. Wollen Sie mich erschießen? Und ins Gefängnis gehen? Wegen einem Gigolo? Nein. Hören Sie, Ingrid. Ich weiß, ich kann nicht ungeschehen machen, was geschehen ist, aber es tut mir leid. Sagen Sie das meiner Schwester. Ihrer Schwester? Aber die ist doch... Au revoir. Nein! Das war das Kriminalhörspiel Götterdämmerung von Dirk Jostschok. Es sprachen Frau Margit Karls, Mann Peter Fricke, Schwester Cornelia Boje, Barmann Johannes Nicolussi, Portier Hans-Peter Link, Musiker Robert Rümmele. Technische Realisation Hubert Bolter und Günther Hämmerle. Regieassistenz Peter Gräser. Die Regie hatte Holger Rink. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln aus dem Jahre 1994.